Mon Mon und Hallo. Wir sind's. Die Kids. Ihr wisst schon, von damals, letzte Woche. Wisst ihr nicht mehr? Firken 211er, Folge 42. Ja, genau, das waren wir. Ich bin der Chris und der Pocho ist auch wieder da. Hallo. Wir müssen kurz eine Breaking News reinschmeißen, weil sonst vergesse ich das wieder. Stevan Jovetic und Manchester City sind sich über einen Wechsel einig. Das darf ich nicht wahr sein. Der Jovetic kommt aus einem Land. Ist aber beheimatet sozusagen, ja. Also man kann so viel über einen Spieler sagen, dass er aus einem Land kommt. Und Fußball spielt. Dort auch Fußball gespielt hat. Und ich finde, das reicht. Also mir reicht es zumindest. Das ist auf jeden Fall mal informationswert. Das war vorher so nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ich da zu egoistisch bin, aber mir reicht diese Information. Mhm. Und damit müsst ihr jetzt auch leben dann. Er ist ja auch so ein bisschen Spielerei dabei. Ne? Da können die Leute den Namen googeln und wir wissen ja auch, dass wir smarte Zuhörer haben. Von daher reicht da manchmal so eine kurze Information, peng, den Rest holen sie sich dann selber. Wir haben die smartesten Zuhörer aller Zuhörer. Seitdem es Zuhörer gibt. Ja, die haben sozusagen das Wort Zuhörer erfunden. Mhm. Da sagst du aber was, Pocci. Arsenal London. Ja. Bietet 40 Millionen Euro für Suarez. Das ist eine Menge Geld. Ich habe jetzt gemerkt oder erfahren, dass der Higuain-Transfer noch gar nicht unter Dach und Fach ist. Sprich, das könnte dann wieder in der Luft sein. So, ich meine, was willst du mit einem Higuain, wenn du einen Suarez haben kannst? A. Und B. Auch wenn Arsenal viel, viel Geld wohl dieses Jahr hat, glaube ich dann auch schon, dass das dann wieder eng wird mit den finanziellen Ressourcen. Ich sag mal, beide Spieler wäre auch ein bisschen zu viel. Ne? Also ich meine, die spielen ja auch nicht umsonst. Die kriegen ja auch 2-3 Euro Gehalt und oder Pfund. Und beide Spieler zu verpflichten, da könnten sie sich ein bisschen übernehmen, weil der sportliche Erfolg ist ja nicht wirklich sicher, nur weil neue Spieler da sind. Wo du gerade Pfund erwähnt hast, ich war am Samstag war ich beim Edeka und ich hatte vorher mit Rigi telefoniert, denn der lässt sich jetzt immer sagen, von wo das Fleisch kommt. Und dann sagte ich zur netten Fleischersdame, ich hätte gern 400 Gramm Thüringer Mett, so, weil wir Lasagne machen wollten. Und ja, sagte die Frau. Und dann habe ich gefragt, wo kommt denn das her? Und dann hat die Frau gesagt, vom Schlachter. Und ich meine, es ist eine Antwort auf meine Frage im Prinzip. Es ist eine Antwort auf deine Frage und es ist sozusagen, sie hat den Dolch, den du ihr sozusagen an die Kehle gehalten hast, hat sie umgedreht und an deine Kehle gehalten. Absolut. Sie hat mich erdolcht. Ne? Verbal erdolcht hat sie mich. Ja, da war ich schockiert. Da wusste ich dann auch, mich rhetorisch nicht zu wehren. Du hast aber dann nochmal überlegt und bist am nächsten Tag nochmal hingegangen. Da hast du einen um die Ohren gehauen, oder? Ich habe sie dann, backstage habe ich sie dann Maß genommen. In den Fleischwolf genommen. Mal durch den Fleischwolf gedreht, so. Ja, ich glaube nämlich auch, dass Higuain und Suarez, es ist zu viel des Guten, wie du schon gerade sagtest. Und Suarez musst du holen, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu verpflichten. Dann musst du einfach alles daran setzen, diesen Typen zu holen. Ich finde den fantastisch. Ist wirklich eine Granate, der Typ. Und ja, ich weiß nicht, was bei Arsenal da im Moment los ist. Da sitzt der Euro locker. Boah. Ja, Arsenal möchte auf jeden Fall wieder zu der Position zurückkehren, die sie mal hatten. Und es ist klar, dass in England im Moment meiner Meinung nach halt die Vereine eher durch finanzielle Aspekte nach oben getrieben werden, als durch sportliche Aspekte. Man erkennt das natürlich an den Vereinen, die von etwaigen Scheichs oder ähnlichem gekauft werden. Klar ist dann mehr Material beziehungsweise mehr Geld da. Und man sieht ja auch, dass Vereine wie Manchester City und so weiter und auch Chelsea eben als Paradebeispiel trotzdem weiterhin, zwar nicht ganz oben immer, aber doch weit oben mitspielen. Und Arsenal hat in den letzten Jahren nicht mehr den Stellenwert, den sie mal hatten, meiner Meinung nach. Man erkennt das auch daran, ich kann mich da an ein Spiel erinnern, wirklich, wo, wenn man, oder an das Spiel der vorletzten Auftritte von Borussia Mönchengladbach erinnern im Europapokal 1995 und da war Hasel noch. Europapokal, Europapokal, Europapokal. Entschuldigung. Nee, gar kein Thema. Ich finde deine Gesangseinlagen werten dieses Produkt nur auf. Jetzt bringe ich's. Sieh raus. Wenn ihr am ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion seid, Gott bewahre, ich möchte nichts beschreien, nichts. Also wirklich nicht. Sollte es wieder erwarten, doch passieren, dass Bayern ein Tor schießt und der Torschütze in diesem Fall sogar Thiago, jetzt kommt's, der Nachname, Alcantara, das Tor schießen. Pocho, hypothetisch gemeint, bleib ruhig, Pocho. Ja, ja. Es könnte passieren. Ja, es könnte ja ein 7-1 fallen oder sowas, ja. Eben, ja, wenn das Ehrentor. Es sei uns doch gegönnt, Pocho. Mhm. Wenn Thiago Alcantara, Thiago, das Tor schießen sollte, dann wird das von mir intonierte Lied eingespielt und zwar Thiago, ich singe Thiago, Thiago, Thiago, das wird dann gesungen. Es wird ähnlich wie der Smash-Hit, wenn Wett Robben ein Tor schießt. Und da kommen doch auch die Tulpen aus Amsterdam und sowas. Es sind reine Tulpen und ich glaube natürlich auch, dass du dadurch, dass du es jetzt on air so gesagt hast, ich bin mir nicht sicher, ob du daher vorher nicht hättest ein bisschen Patent drauf anmelden müssen. Also jetzt sehe ich auch die Millionen hier durch Hände rinnen. Sie laufen so durch, wie Wasser. Oh Gott. Ich habe dich unterbrochen, wo waren wir eigentlich jetzt nochmal? Wir waren eigentlich bei Arsenal. Stimmt, ja. Aber dazu war eigentlich auch alles gesagt. Wir können ja direkt einfach so spontan und so toll, wie wir das jetzt einfach mal machen, können wir ja über den Mann Thiago einfach mal reden, denn es wurde ja von dir schon verbuht, sozusagen direkt nach ersten Meldungen. Und da kamen schon ein paar kritische Stimmen raus, die sagen, na, war der da nicht ein bisschen voreilig? Habt ihr da nicht ein bisschen voreilig reagiert? Dann ist hier noch gar nicht fix. Und wir können nur sagen, wie es ist. Ich nenne die Beispiele. Götze, Neymar und jetzt Alcantara. Das reimt sich nicht nur, sondern wo habt ihr das zuerst gehört? Bei uns! Absolut, Pacho. Tja, man merkt, ich habe zu den Weltclubs Europas einen heißen Draht. Ja. Oder einfach nur noch ein glückliches Händchen. Könnt ihr euch aussuchen. Für mich war das klar. Sky Italia ist ja sowieso immer eine Bank. Und wenn die das verkünden und nein, aber die ganzen großen Bayern-Blogs haben nicht darüber berichtet. Schickeria und so war auch nichts zu finden. Sodass mit diese Pressekonferenz da am Donnerstag oder was das war oder am Freitag, die war, da habe ich mir schon gedacht, okay, das war sehr offensiv. Und dann kommt das mit Sky Italia. Und da habe ich mir gedacht, oh, der Kollege hatte mal erzählt, dass er unbedingt nach München will. Und was soll da passieren? So, ich meine, am Geld kann es nicht scheitern, ne? 18 Millionen festgeschriebene Ablösesumme. Jetzt kam dann noch ein bisschen mehr dazu. 2 Millionen Gehaltverzicht und noch 5 Millionen irgendwie für so ein Freundschaftsspielerlös, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und da war mir ziemlich klar, Guardiola will den Jungen. Bayern ist in der Lage, 18 Millionen zu zahlen, plus das Gehalt, 4,3 Millionen, wie es wohl aussieht, für Thiago. Und ja, der Spieler will zu München, da habe ich mir einfach mal rausgenommen, wenn Sky Italia da wirklich da so ein Kram schreibt, machst du ein Audioboo dazu, denn ich war mir felsenfest überzeugt, dass der Typ kommt, da war ich mir so sicher. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann bölkst du es auch raus, ne? Auch wenn noch nichts perfekt war, ich war auf Twitter, kam ja direkt dann die ersten Leute, nein, das haben wir noch nicht perfekt hier. Nee, erst wenn die Bayern darüber berichten, dann ist es perfekt. Ich so, ja, aber naja. Pocho, du weißt ja, wie sie sind, ne? Ich weiß, wie sie sind. Es kam aber auch von anderer Seite, kamen dann auch Komplimente dazu, dass das einfach mal so spontan rausgehauen wird und so. Das muss man dann auch mal erwähnen. Ja und jetzt natürlich die Geschichte da, wo spielt Thiago, was passiert mit Thiago? Wir hatten es in der letzten Transfer-Report-Ausgabe schon mal erwähnt. Ich glaube, wir lassen uns das mal ganz entspannt auf uns zukommen, ne? Das definitiv, aber man kann sich ja im ersten Moment, um sich da mal ein bisschen Informationen zu holen, kann man ja einfach mal bei YouTube den Namen Thiago eingeben, kann sich da mal 2, 3 Videos angucken. Und muss leider zugeben, wenn man die Vereinsbilder aussieht, das macht den FC Bayern sicher nicht schlechter. Nee, ich hab mir ja vorhin auch nochmal so ein Video angeguckt und boah, ja. Also man, gerade als Bayern-Fan wird man ja direkt in so eine arrogante Ecke geschoben. Und ich sage einfach nur, herzlich willkommen, Thiago. Das hast du schön gesagt. Nein, es tut einfach auch der Bundesliga wirklich gut. Man muss ja sagen, das sind Spieler mit Weltniveau, die vor, sagen wir mal, gut 5 oder sagen wir 10 Jahren nie darüber nachgedacht hätten, dass ein Spieler dieser Qualität gesagt hätte, ja, ich könnte mir vorstellen, die Bundesliga zu wechseln. Und man merkt, ein Angebot von Madrid und United auszustechen. Genau. Ne? Hm? Auszuschlagen sozusagen, genau. Und das zeigt natürlich A, den Stellenwert natürlich als allererstes vom FC Bayern München. Das haben sie geschafft, dadurch, dass sie letztes Jahr, naja, sagen wir mal, so ein Triple geholt haben und auch so nicht ganz schlecht in der Bundesliga gespielt haben. Es zeigt aber auch den Stellenwert der Bundesliga. Denn, wie du schon sagtest, er hat sowohl von Real Madrid, der vielleicht einzige Verein, der in Spanien mit dem FC Barcelona mithalten kann, und von Manchester United ein Angebot einfach mal ausgeschlagen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er gegebenenfalls sogar bei Real Madrid und Manchester United mehr Geld verdient hätte. Nein, er wechselt zu seinem Trainer, den er gerne hätte, um sich weiterzuentwickeln, und zu dem Verein, den er gerne hätte und wo er wahrscheinlich auch sieht als junger Mann, da kann ich in der nächsten Zeit die meisten Titel mitholen. Und das zeigt natürlich A, den Stellenwert, wie ich eben schon sagte, vom FC Bayern München, als auch den Stellenwert der Fußball-Bundesliga. Und das kann für jeden Fußballfan, für jeden, egal welcher Verein er ist, für welchen Verein er ist, ob er für Bayern, Hannover, Gladbach oder gar den BTSV ist. Für wen? Ja. Ja. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Bundesliga meiner Meinung nach, und ich schaue das jetzt auch einfach nur so raus, on the top in Europa ist. Und ja, es kann uns allen nur gut tun. Und da kommt ja noch was ganz Großes auf uns zu, ne? Mit Gladbach. Ja, kommt das? Mit Gladbach, ja. Ja, was denn? Ja, was Großes. Ja, ich hab dir ja was gesagt, ne? Erster Spieltag. Ich habe ja auch dazu bei Twitter direkt geschrieben, die Bayern haben durch den Alcantara-Wechsel gegebenenfalls Chance auf den Punkt. Ich will ja auch nicht direkt den Wind aus den Segeln nehmen, den Bayern. Ne? Die haben natürlich jetzt Lust auf die Saison und haben da 2, 3 gute Spieler verpflichtet. Ob es gegen die Borussia reicht? Hart. Wird hart. Zugleich, wahrscheinlich wird da direkt die Liga entschieden. Nicht nur die Liga, ich sag mal, da wird auch die Zukunft entschieden. Der Welt. Mindestens der. Wenn nicht sogar der Milchstraße. Ja, du machst die Stacks immer higher, wie ich hier das Gefühl habe. Und, das hast du aber toll gesagt, die Stacks. Ja, ich bin doch so Money in the Bank Fieber. Ich bin ja eher der Small Stack, um dann auch nochmal einen rauszuhauen. Ne? Aber du weißt ja, der Small Stack, der ist immer gefährlich. Ja, im Pokern. Genau. Ist ja sehr gefährlich, ja. Nee, ich glaube, wir haben über Thiago genug gesagt. Ich denke mal, dass wir den noch mal erwähnen, dann spätestens dann am ersten Spieltag, wenn er vielleicht auch spielt gegen euch. Ja. Ist aber heim, ne? In der Allianz Arena. Ist heim in der Allianz Arena, ja. Mhm. Also macht das alles ein bisschen fairer für uns. Ja, es wäre ja auch sonst unfair gewesen. Stell dir vor, die Bayern hätten am ersten Spieltag in den Borussia-Park fahren müssen. Das ist, also. Das ist ein Tollhaus, ne? ist ein reiner Hexenkessel. Ist das. Ja. Ja, das kann ja was werden. Das kann ja wirklich was werden. Die Eintracht, das ist ja wirklich eine Geschichte. Ob die überhaupt noch mal einen Stürmer finden? Ich finde, ganz ehrlich, also die hauen sich ja auch gegenseitig aufs Maul bei Eintracht Frankfurt im Moment. Also ich glaube, dass sowohl Fee als auch Bruchhagen abends sich treffen, das Licht ausmachen und einfach aufeinander einprügeln. Mhm. Weil sie schaffen es nicht, einen Stürmer zu holen, oder sie machen es ähnlich, wie man das mit 14, 15 als Mann gehabt hat. Oder als Junge zu der Zeit, man hat einfach zu hohe Ansprüche. Sagen wir doch mal, wie es ist. Sie reden erst über Bendtner, dann heißt es, nee, der passt ja doch nicht so in unser Gefüge. Nee, es ist doch ganz einfach. Der wollte einfach zu viel Geld. Mhm. Und Bruchhagen hat darüber nicht nachgedacht, dass ein Mann, der, wie wir schon auch schon mal gesagt haben, zwar nicht die Qualität hat, mit der er manchmal dargestellt wird, aber dass er nicht umsonst bei Eintracht Frankfurt spielt. Das sollte auch Heribert Bruchhagen klar sein. Anscheinend war es ihm nicht. Ich glaube, Fee steht langsam wirklich auf heißen Kohlen. Dem fuckt das im Moment richtig ab, dass er halt keinen Stürmer bekommt. Und besonders haben sie ja auch Stürmer abgegeben durch Ocean und so weiter. Also sie müssen da auf jeden Fall noch was tun. Ich bin mal gespannt, wer da kommt. Ja, dann gibt es ja auch noch die Geschichte mit diesem Walter Birsa, ne? Von Genua für 1,5 ja. Millionen. Weiß nicht, ob das jetzt der Heilsbringer ist. Aber jetzt, ja, genau, du hast gesagt, Ehren Derdiok, Reservist von Hoffenheim. Man muss sich aber, man darf bei der ganzen Sache nicht vergessen, und auch wenn man darüber lacht, die Frankfurter spielen nächstes Jahr international. Ja. Und die müssen diese Dreifachbelastung mit Pokal, Bundesliga und internationalen Wettbewerb natürlich erstmal packen. Und ich glaube auch, dass da manche Spieler dabei sind, die diese Dreifachbelastung halt nicht einfach so wegstecken können. Das heißt, du brauchst mindestens einen dritten, einen vierten Stürmer gegebenenfalls noch. Jetzt wären sie ja im Moment froh, wenn sie einen zweiten hätten, neben einem Jugendspieler, habe ich so das Gefühl. Und Alexander Meyer vielleicht. Ja, ich bin wirklich gespannt. Nicht, dass die uns da irgendwie schön in die Scheiße reiten, wie Mainz damals, weißt du, und nichts reißen. Ja. Tja, es wäre wirklich schade, aber ich glaube, mit so einem Alex Meyer, da kannst du nichts reißen. Das ist, das ist nichts. Ich will Frankfurt nicht unbedingt schlecht reden. Es ist ein absoluter Traditionsverein und so weiter. Es ist natürlich immer ein bisschen grenzwertig mit den Fans, weil da halt ein paar Idioten bei sind, die extrem Scheiße bauen. Deswegen kann man nicht direkt alle Fans über einen Kamm scheren. Das finde ich auch immer ganz verkehrt. Aber Frankfurt muss jetzt was tun. Die haben in der letzten Saison tollen Fußball gespielt. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das war definitiv der Fall. Aber es wird sicher kein Selbstläufer in der nächsten Saison. Und besonders die Eintracht aus Frankfurt sollte sich an eine Rückrunde erinnern, mit Michael Skibbe als Trainer und Christoph Daum, wie schnell sowas den Berg runtergehen kann. Oder wie man bei uns hier in der Gegend sagt, es geht der Berge rauf. Es geht der Berge rauf. Schön. Ich bin wirklich gespannt, wie das da mit Frankfurt ausgeht. Ich habe kein gutes Gefühl. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Definitiv nicht. Wahrlich kein gutes Gefühl in der Sache. Maicon, brasilianischer Nationalspieler, letztes Jahr, glaube ich, noch in Mailand gespielt, jetzt wieder auf dem Sprung von Manchester City zurück nach Italien, und zwar zur Roma. Hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt da bei Manchester City. Und ja, Maicon, dachte ich eigentlich immer, wäre so hinten rechts einer der Top Spieler überhaupt auf der Welt, aber das hat sich irgendwie letztes Jahr nicht so bewahrheitet. Und nee. Ja, ich glaube, das sollte man definitiv erwähnt haben, weil es ist meiner Meinung nach ein großer Spieler, kommt auch langsam in die Jahre, ich glaube, es ist 31 oder so. Ja. Ich werde nicht müde zu sagen, wäre das nicht einer für euch gewesen? Nee, aber zu der Person an sich einfach zu sagen, es ist ein Spieler, den man in den letzten Jahren eigentlich bei jeder internationalen Übertragung irgendwo mal gehört hat. Es war ein Spieler, über den viel gesprochen wurde. Und wie du gesagt hast, der auf seiner Position eigentlich fast unantastbar war. In den letzten 1 bzw. 2 Jahren baut er ziemlich ab. Das kann natürlich auch daran liegen, dass er nicht mehr die Spielzeit bekommt, weil ich auch nicht alles verfolge, die er mal bekommen hat. Glaube ich aber eher allerdings nicht. Und von daher wäre der Wechsel nach Italien wieder zur Roma gegebenenfalls die letzte Möglichkeit, das letzte Mal, dass er sich beweisen kann. Und wenn er das nicht schafft, ja, dann ist er auch schon 32 und dann ist es vorbei. Es geht ja auch jetzt zur WM im eigenen Land nächstes Jahr. Ne? Da muss man ja auch sich wieder präsentieren. Ganz genau. Ja, bin ich gespannt mit dem guten Maicon, wie das weitergeht. Turin und Genua buhlen um Maxi Lopez. Ich glaube, das sollte man einfach nur mal mit in die Verlosung geworfen haben. Jetzt aber eine Geschichte. Fulham sagt Schalke wegen Rita ab. Ne? Ja, ganz komische Sache, oder? Haben wir uns am Anfang gedacht, ja, was soll denn das? Aber ich glaube, dass sie wohl für Uchida hinten rechts keinen Backup haben. Das kann ja sein, aber wenn ich da höre auf unserem Partnersender Sky Sport News HD, unserem TV-Ableger sozusagen, der ja auch in der Hinsicht, was Thiago Alcantara angeht, uns etwas hinterherhinkte. Absolut. Aber das nur noch mal so erwähnt. Ich glaube, dass das ein Thema ist, über das man angeblich hat Fulham 2,5 Millionen gefordert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Schalke hätte 2 Millionen geboten. Aber jetzt mal bitte. Wenn Schalke 2 Millionen bietet und Fulham 2,5 haben will, Dennis, warum sagt Schalke dann da nicht, ja gut, dann kriegt er hier die 500.000. Warte mal, Pocho. Ja. Dennis, es ist gerade eine unangenehme Situation, in der wir uns hier befinden. Ich bin nämlich gerade in einem Podcast. Du Also du sagst ja, okay. Was? Ja, wie verbleiben wir da jetzt? Du bist doch schon wieder urlaubstrunken. Ja, das ist schön. Aber ja, wie lange noch? Ein halbes Stündchen. Ja, dann kontaktiere mich doch einmal zurück. Auf diesem Weg. Auf diesem Wege, ne? Ja, verbleiben wir so, ne? Verbleiben wir so. Bedanke ich mich, ne, recht herzlich. Ja, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja gut, das ist natürlich das Problem, wenn man mit Minderbemittelten in einer Arche zusammenarbeitet. Da rufen dann auch manchmal da von der Arbeit welche an. Aber na gut, da muss man durch. Es kann nicht jedem so gut gehen wie uns, Pocho. Es gibt auch geisteskranke Menschen und das ist gar kein Problem, Pocho. Das ist gar kein Problem. Du hast ja auch, ich meine, du hast ja Leute dafür bei dir im Studio sitzen, die Telefonate durchstellen. Und ja. Ich würde mal sagen, die Sekretärin, die das gerade durchgestellt hat, die wird auch noch mal rangenommen. Also so geht das nicht. Die wird noch mal Maß genommen. Ja, beim es leuchtet ja es leuchtet ja nicht umsonst das On-Air-Zeichen über deiner Tür. Über meinem Haus. Du hast ja so eine Glaskuppel oben über dem Haus. Ja, ne? Ja, wie bei den Simpsons-Filmen. Ja. Dann heißt es aber für die ganze Straße Ruhe. On-Air-Situation. Silence! Silence, ja. Fulham, Rita, boah, ich fand immer Wolfsburg schon scheiße. Geh in Arsch, Rita. Bruma, ich glaube, wir hatten vor einigen Ausgaben mal darüber gesprochen, das war doch der mit dem Herzklabuster, oder? Ich glaube auch. Mann, das war der. Und zwar wechselt der jetzt doch sicher zum PSV Eindhoven. PSV? Er hat bei Hamburg keine Zukunft mehr. Sie haben ja mit Sobich und mit Jean Giroud, dem hausgemachten Arschloch, zwei gute Innenverteidiger verpflichtet und Mancien, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist ja noch geblieben. Hat er jetzt auch beim Nordcup ein Tor geschossen. Ja, damit sind drei gute Innenverteidiger da und der Bruma hat ja nie richtig eingeschlagen. Ich glaube aber, das liegt auch hauptsächlich daran, dass der unfassbar dusselig aussieht, der Typ. Ja, meinst du, das liegt daran, dass er nicht eingeschlagen hat? Ist natürlich meine Aussage, ne? Eine profunde Aussage. Ja, es zeigt natürlich auch von Sachverstand. Ja. Und das nächste zeugt auch von Sachverstand und zwar Real Madrid hat den Sechser von Real Sociedad für 39 Millionen unter Vertrag genommen, namens Ilaramendi. Boah, das war gut. Ja, man muss es nur ganz schnell aussprechen. Dann. Nee, das war richtig gut. Also dann das, es so, dann ja, das wirkte echt, als ob du den Mann kennen würdest. Persönlich. Nicht nur das. Nein, 39 Millionen, wie du sagst, ist eine ganze Menge Schotter. Ja. Für mich zum Schotter! Ganz klar, was ich so gelesen habe, was mir so gar nicht bewusst war, der teuerste Spanier, den Real Madrid je verpflichtet hat. Jetzt kommst du. Ne? Und 39 Millionen dann für einen Spieler, der mir erstens vom Namen so noch nicht aufgefallen ist, spielerisch auch nicht. Aber es ist halt Real Madrid. Die Königlichen sagen dann, was, 39 Millionen? Moment, ich guck mal gerade ins Portemonnaie. Ja, hab ich klein. Nimm mal. Ja, süße. Also spielt auf der 6, wird also Xabi Alonso und Sammy Khedira ein bisschen Dampf unterm Arsch machen. Ja. Ja, interessant. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass Real Madrid mit Alonso und mit Khedira unfassbar unzufrieden sind, sondern ich glaube, sie haben auch gemerkt, dass du halt überall noch nicht nur doppelt besetzt sein musst, sondern doppelt Weltklasse besetzt sein musst. Wie im Bayern-Mittelfeld, da sind ja so viele Leute jetzt. Es sieht wohl danach aus, dass Højbjerg jetzt noch verliehen wird und wir haben es auf YouTube auch schon mal diskutiert, dass eventuell ein Luis Gustavo abgegeben wird, aber das ist auch eine schwierige Angelegenheit. Der kommt jetzt erst ins Training, weil er ja im Finale war da beim Confed Cup und ja, du kannst natürlich jetzt nicht, wo der im Urlaub ist, da die Zukunft von dem entscheiden. Und der FC Bayern München ist jetzt auch nicht der Club, der sagt, hier, ne, verpiss dich. Das ist wirklich nicht die Art und Weise der Bayern. Aber ich denke mal, das ist einfach ein Transfer, um die Breite zu verstärken. Ja, nicht unbedingt da mit den beiden Sechsern irgendwie zu hadern, sondern ich glaube, man möchte da einfach nur mal ein bisschen rotieren. Und der Carlo Ancelotti wird schon wissen, was er da macht. Aber ich. Naja, man muss aber auch dazu sagen, Chris, meiner Meinung nach ganz klar, man holt auch nicht einen Spieler für 39 Millionen, der gegebenenfalls Füllstoff darstellt. Also, ja, ne? Ja. Muss sich da einer von den beiden deutschen Nationalspielern Sorgen machen? Na, Özil ja schon mal nicht. Der spielt ja nicht die Position. Das stimmt wohl. Ja, wo wir gerade von Özil gesprochen haben, der steht wohl vor einer Vertragsverlängerung. Wir hatten es in der letzten Ausgabe ja schon besprochen, dass er einen fetten Deal wohl mit Adidas unterzeichnet hat. Jetzt sieht es danach aus, dass der Spielmacher der Königlichen einen Vertrag bis 2019 unterschreibt. Und ich finde sowas ja immer geil. Ja? Also Real Madrid ist ja eigentlich der Club mit der größten Strahlkraft so auf der Welt. Ne? Mhm. Und dass da ein Deutscher, in Anführungsstrichen, ein Deutscher, ein Fußballdeutscher, wie ich ja mal so gerne sage, eine tragende Säule ist, das finde ich immer sehr, sehr geil. Das macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich wirklich sagen. Das soll es auch. Und genau, ja? Das ist ja auch das Coole daran, dass man weiß, dass dieser Spieler ja nicht nur in Deutschland bzw. Spanien bekannt ist, sondern durch die Strahlkraft, die du eben nanntest, von Real Madrid natürlich weltweit bekannt ist. Und wenn du dann an so ein Turnier denkst, wie die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, dann ist das natürlich auch immer eine große Sache für die deutsche Fußballnationalmannschaft, einen Spieler, einen solchen Spieler in seinen Reihen begrüßen zu dürfen, der dann gegebenenfalls, wie du sagtest, bis 2019, das muss man sich mal vorstellen, das sind noch 6 Jahre, an die Königlichen gebunden sein soll. Ja, ich finde das super. Ganz ehrlich, ich finde das super. Ja, kann man auch nichts gegen sagen. Oh, die Esther Sesla-Check, die ist ja vielleicht schön, oder? Wer ist denn das? Ist das die von Sky Sport News HD? Nee, das ist eine, die ist immer in der zweiten Liga unterwegs und jetzt zum Beispiel bei den Beachvolleyball-Geschichten. Mhm. Ach, ja. Ach so, die, der gerade in dem Teaser da drin war. Ja, ist eine nette. Sehr schön. Die hat auch immer, die macht auch immer dieses Mein Stadion. Aber das kennst du ja auch nicht, ne? Du als Neu-Sky-Kunde. Ich bin ja ein Neu-Sky-Kunde. Ja, das ist ja deine Jungfern-Saison jetzt, die an. Ja, ich werde gerade Tag für Tag ein wenig mehr entjungfert. Und zwar gibt es an jedem Freitag nach dem Freitagsspiel, kann man es ja fast nennen, ne? Ja, kann man fast nennen. Gibt es noch so eine Art Talk-Sendung, würde ich fast sagen. Und zwar wir zum Beispiel aus Hannover, da gibt es diese schöne Bar, Sportsbar, eine richtig große, schöne Nordkurve heißt die. Und da ist dann bei uns in Hannover zum Beispiel immer Mein Stadion. Da ist Uli Potowski und Esther Zeslacek. Und ja, die stehen da mit so einem Tisch und quatschen dann mit den Fans und machen da so einen kleinen Quiz und reden dann nochmal. Der Mobiliar Fußball-Talk bei Sport 1 sozusagen, ja? Ja, nur mit Qualität. Oh! Nichts gegen den Mobiliar Fußball-Talk. Ah, weiß ich nicht. Ja, da siehst du halt auch immer so schöne Einspielerchen und so Interviews exklusive da mit den Spielern. Das ist immer wirklich ganz nett. So, das kommt drauf an, wo es ist, ne? Wenn es irgendwo in Augsburg ist. Nichts gegen Augsburger jetzt, ne? Aber. Ja, es ist halt immer mein Stadion, wo das Heimspiel ist. Also wird es am ersten Spieltag in München sein. Bitte. Es ist ja das Freitagsspiel, ne? Es ist das Freitagsspiel. Es ist das reine Freitagsspiel. Ja. Nee, völlig richtig. Dann wird es am ersten Tag in München sein. Und ja, wenn ihr ein Freitagsspiel habt und Heimspiel, dann wird es auch mal bei euch sein. Kann man mal hingehen. Ich war noch nicht da. Okay. Ja, falls es mal hier in der Nähe ist und ich da hingehen sollte, dann gibt's Footage. Da musst du da durchs Bild laufen. Nur mit einem Viereck-2-Elmer-Plakat in der Hand. Volltreffer-Shirt, ne? Volltreffer. Hier talken die Schwulen. Oder sowas. Du wolltest nicht mehr shooten. Nö, wieso? Das ist doch kein Shooten. Was denn? Nix. Ich hab nix gesagt. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum du da so despektierlich bist in dieser Hinsicht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn bei anderen Podcasts Homosexuelle einen Podcast machen, wie der Dennis und der Nico. Das sind ausgemachte Schwule. Und das finde ich nicht gut von dir, Pocho, dass du dich über diese Leute lustig machst, dass du darüber lachst. Jetzt ist der Pocho. Nee, finde ich wirklich nicht okay, dass du darüber lachst. Es sind auch Menschen. Es sind zwar dumme Menschen, aber lass die mal in Ruhe, Pocho. Finde ich scheiße von dir. Ja, tut mir leid. Pfui, Pocho. Ich setz mich eine Runde auf die stille Treppe und dann. Das wäre ja wär ein schlechtes Licht hier auf dem Podcast, wirft das. Mann, das wäre ja. Da muss ich mich erstmal aushören. Da bin ich, glaube ich, nächste Woche erstmal zu Gast beim Thiele. So eine Art. Selbsthilfegruppe ist das ja, glaube ich, auch. Und die Caitlin, die catcht doch ganz gut. Ja. Cavani. Edinson Cavani. Endlich haben wir das Thema auch durch. Wechselt vom SSC Neapel zum Dorfclub Paris Saint-Germain für 65 Millionen Euro. Und ja. Da sieht man mal wieder, dass die 39 Millionen, die Real Madrid für den Verteidiger bezahlt hat, beziehungsweise für den Sechser bezahlt hat, Handgeld ist im Gegensatz zu dem, was Paris Saint-Germain im Moment durch die Gegend schmeißt. Es zeigt natürlich auch, dass auch die eigentlich nur aufrüsten, aber das ist, glaube ich, eher so ein Ego-Trip des neuen Besitzers von Paris Saint-Germain, was da so im Moment abgeht. Also natürlich holen die Top-Spieler, das kann man gar nicht sagen, das macht AS Monaco auch. Aber ob das reicht im internationalen Vergleich, wage ich krass zu bezweifeln. Ich muss kurz noch was notieren. Und ja, ich glaube, das ist aber auch im Moment so eine Prestige-Geschichte, ne, zwischen Monaco und jetzt Paris. Also wer hat den längeren Schwanz, ne? Der eine holt den, der eine holt Falcao, dann holen wir für 5 Millionen mehr, holen wir dann halt Cavani und so. Das ist, glaube ich, schon so ein französischer Schwanzvergleich. So ein französischer Schwanzvergleich. Ja, aber das klingt dann auch wieder so typisch deutsch, ne? Wie die Leute das früher gemacht haben. Hier bei uns im Dorf war das früher so, wenn der eine tolle neue Holztür hatte, dann musste der andere danach eine Messingtür haben oder so. So ist das bei euch gewesen? Ja, ja. Ha. Okay. Ja, ich muss ja so sehen, ich wohne ja in so einer Art Dorf, so einem Werksdorf, so wie bei, wo eigentlich nur dadurch entstanden ist, dass ein großes Kraftwerk gebaut worden ist. Und da ist die Eifersucht groß, ne? So wie bei, kennst du den Film The Village? Na klar. Ja, so muss man sich das vorstellen. So Grevenbroich ist wie so ein großes Inzestdorf, wo so eine Nebelwand und so ein Wald euch abschottet von der restlichen Welt. Hör mal, dass du in so deine Heimat, kann man sich so ungefähr vorstellen wie im ersten Flodders-Film. Diese, ja, wo dann nur so neureiche Typen mit Pool und so weiter. Ihr müsst ja wissen, der Chris, der wohnt ja nicht in der Wohnung, der wohnt auch nicht in einem Haus, der wohnt auch nicht in einem Loft. Sondern? Er hat ein ganzes Apartmentgebäude. Gebäude? Nur für die Aufnahme des Podcasts. Da wohnt er doch nicht mal. Ja, ich habe Einweghäuser. Einmalhäuser, ne? Einmalhäuser. Ich mache einmal, wenn ich in einem Raum einmal einen Podcast gemacht habe, dann ist für mich der Raum benutzt. Ja, der ist kontaminiert sozusagen. Kontaminiert, ja. Durch Schwachfug kontaminiert. Ja, und dann muss entweder das Haus abgebrochen werden oder wenn es mal wirklich Not am Mann ist, dann kann auch mal neu gestrichen werden. Aber nicht von dir selbst. Von mir selbst, der war gut. Ja. Lustiger Vogel. Aber haben wir auch irgendwas Produktives zu Cavani zu sagen? Wollen wir mal abwarten, wie er sich in Paris präsentiert. Sicher ein Spitzenspieler, da kann man nichts anderes zu sagen. Aber Ibrahimovic, Junge. Könnte das schon für zwei, drei Tore sorgen, sagen wir es mal so. Ich denke mal auch, roundabout 5 Tore machen die beiden zusammen. Ja. Stell dir mal vor, die machen echt beide jeweils nur 2 Tore. Ja. Ja, so und jetzt habe ich eine Geschichte, wo ich mich wirklich sehr gefreut hätte, wenn der anstatt Mkhitaryan zu Dortmund gekommen wäre. Und zwar Christian Eriksen steht wohl vor einem, und jetzt aufgepasst, Engagement. Oh, schön. Beim FC Liverpool. Und meiner Meinung nach, ich habe es schon immer gesagt, schon vor 30 Jahren, Eriksen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu verpflichten, ja, dann macht es. Gladbach auch. Ja, klar, Marktwert um die 20 Millionen Gladbach. Du hast doch den Knall nicht gehört, Alter. Nee, aber Eriksen wird sich meiner Meinung nach auch in Liverpool durchsetzen. Ich bin so ein Eriksen-Fan, ich weiß ja gar nicht warum. Ich finde den gut. Also mir ist er jetzt nicht so bekannt, dass ich sagen würde, ich habe ihn 1000 Mal spielen sehen. Ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen. 1000 Mal berührt. 1000 Mal ist nichts passiert. Entschuldigung. Es ist auch die Nachrichten, als wir da. Wie gesagt, ich finde, das Niveau steigt durch deine Gesangseinlage. Schreibt es doch unten in die Kommentare, wie euch das gefällt. Nein, also es ist ein schwieriges Thema. Ne? Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Das, was ich von ihm gesehen habe, ist es einfach ein technisch unfassbar starker Spieler, wie du das auch immer gesagt hast. Er hätte sich auch Borussia Dortmund echt gut zu Gesicht gestanden. Die haben jetzt mit Micky da natürlich jemand anders. Ach, aber sagt er schon. Ja, ich darf das auch. Ach, du darfst es auch? Mhm. Wusstest du, dass Mickey mit Kevin Großkreuz, Kevin The Brain Großkreuz auf einem Zimmer ist? Ja klar, muss ja auch so sein. Überleg doch mal. Wer soll ihm sonst die deutsche Sprache besser beibringen als Kevin Großkreuz? Ja, der sie selbst gar nicht kann. Aber das Erste, was Kevin Großkreuz gesagt hat, das Erste, was ich ihm beigebracht habe, sind ein paar coole Dortmund-Lieder. Da denke ich mir noch, ach Kevin, sei doch ruhig, Mensch. Kevin. Junge. Aber nein, ich finde, das ist ein guter Spieler, Kevin Großkreuz. Ich auch. Er soll nur dabei bleiben. Genau. So, Eriksen haben wir. Und jetzt kommt Besar Halimi, unterschreibt in Stuttgart. Und zwar war der im Probetraining ein Spieler, ein Jungspund vom Club von Tobis Nürnbergern. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag und ich glaube, es ist ein Perspektivspieler. Da wollen wir mal schauen. Man kann nichts zu ihm sagen, denn er war nur im Probetraining und ja, ich weiß nicht mal, welche Position er spielt. Das weiß ich auch nicht und ich habe das auch nur gelesen. Und besonders, wenn junge Spieler einen Jahresvertrag kriegen, zeigt das ja, dass sie sich erstmal ein genaueres Bild von jemandem machen wollen. Vielleicht spielt er auch eine Zeit lang in der Zweitvertretung der Mannschaft, wer weiß das schon. Ja. Abwarten. Abwarten. So, die letzte News, die wir noch haben, ist Manchester United, die ja auch heiß waren auf Thiago. Ich sag nur Thiago. Hört ihr dieses Schmachten in der Stimme? Also ich stelle mir auch immer vor, wie ich mit Thiago Hand in Hand den Sonnenuntergang entgegenlaufe. Ich sehe euch beide am Strand gegenüber, wie ihr aufeinander zuläuft, die Arme ausgestreckt, ähnlich wie in Otto 1 und aneinander vorbeilauft. Nein, das würde nicht passieren. Also ich würde mir krallen, den kleinen. Das ja, kleine aber du musst bisschen. Ja so dazu sagen, sowohl Alcantara als auch du sind sehr viel schneller als Usain Bolt. Und, ungedopt. Das sowieso. Oder wie du ihn ja gerne nennst, wie war das? Usain Bolt, ne? Usain. Der Usain Bolt. Usain Bolt, genau. Ja. Und dann könnte es natürlich sein, dass das ähnlich aussieht wie bei dem Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, im CERN. Wenn du mit jemand anderem aufeinander zuläufst, könnte natürlich bei dem Kontakt eurer beiden Seiten, könnte natürlich ein schwarzes Loch entstehen. Ja, komm, der war gut. War aus der Hüfte geschossen, war der echt nicht schlecht. Ja, macht zwar gar keinen Sinn, aber aber hört sich gut an. Ja. Oh Mann. Auf jeden Fall Manchester United, die wollen Cesc Fabregas für 40 Millionen von Barcelona verpflichten. Ausverkauf in Barcelona. Ausverkauf, das war's. Barca, adieu. Alles muss raus, alles ohne Nieten hier. Praktika, das neue, Barcelona, das neue Praktika. Ja. Die haben auch 20% auf alles außer Tiernahrung. Ob auch die Bruce Willis-Stimme schon da ist, um das alles zu machen? Ja. Kennst du den Chris von Game One? Oh, noch nicht, glaube ich, so intensiv. Den würdest du, glaube ich, auch nicht kennen, weil der, glaube ich, gar nicht mehr da ist. Ist auch eine dumme Sau gewesen. Mhm. Der hat einen Move gemacht, wo ich mir denke, ey, du bist so eine dumme Sau, aber das war ein richtig smarter Move. Und zwar hat der mal bei irgendeinem Besuch von irgendeinem Entwickler die Off-Stimme oder die Synchro-Stimme von Bruce Willis, nee, von Samuel L. Jackson kennengelernt. Mhm, und er hat ihm halt gefragt, hier, sprech mir mal auf mein iPhone, auf der Mailbox, einen Spruch, so, mit der Stimme. Ja, die Off- bzw. Synchronstimme von Samuel L. Jackson kennt fast jeder, der Löwenzahn geguckt hat. Das ist nämlich der dicke Nachbar vom Löwenzahn. Ja. Oh, Löwenzahn war toll. Aber ich habe mal Löwenzahn irgendwie vor einem Jahr oder so gesehen. Das macht jetzt so ein Jüngerer. Ne? Mhm. So ein Jüngerer, aber ich glaube, das ist ein Kinderschänder. Ja, du musst ja so sehen. Peter Lustig hat sich ja ins Abseits, schön, ne, ins Abseits manövriert. Gut, dass wir da. Weil er keine Kinder mag. Genau, weil er keine Kinder mag. Ich meine, das macht ihn ein Stück weit sympathischer, aber. Kinderschänder, die machen sich höchst unsympathisch. Das ist wahr. Und der Neue ist ein. Oh Gott, das ist ein. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube aber, Cesc Fabregas, der ja irgendwie erst vor 2 Jahren von Arsenal nach Barcelona zu seinem Herzensclub gewechselt ist, hat da nicht so richtig Fuß gefasst. Ich finde das schon so unfassbar merkwürdig, wenn ich den da irgendwie auf der 10 oder so rumlaufen sehe und der hat die 4 auf dem Rücken. Ja gut, da kann ich dir ja Beispiele nennen. Es gab mal einen Spieler namens Frank Mill. Kenne ich nicht. Ach komm, hör auf. Frank Mir kenne ich. Der unter anderem ja auch bei Düsseldorf und Gladbach gespielt hat und bei Dortmund. Und der war ja eigentlich etatmäßiger Stürmer und der hat mit der Nummer 5 gespielt. Unfassbar, ne? Wayne Rooney hat auch lange mit der 8 gespielt als Stürmer. Mhm. Jetzt hat er die 10, ne? Ja. Und Haare. Er hat die 10. Ja, ich glaube, Manchester ist ein guter Deal. Fabregas ist eine Granate. Ist eine Granate. Natürlich. Findest du auch dieses von Claire, dieses Games, so geil, das Lied? Ich finde nur diesen Ausschnitt, den sie da bei Sky immer bringt, den finde ich scheiße. Ich finde das hier. Okay. So, und jetzt kommen wir zum Rausschmeißer dieser Sendung. Und zwar haben wir noch einige Freundschaftsspielergebnisse hier zusammengetragen. Denn es gab den einen oder anderen Blockbuster. Zum einen, da muss ich nämlich drüber sprechen, Hannover 96 bei der Saisoneröffnung in der, jetzt kommt's, Achtung, HDI-Arena. Mhm, die jetzt auch von außen so ersichtlich ist, ne? Genau. Mhm. Verliert knapp 3-0 gegen Eindhoven. Und ich bin ja einer, der sagt, ich bin froh, wenn 96 irgendwie gewinnt oder in die Euroleague kommt. Alter, das ist super, besser geht's nicht. Aber was ist denn da gerade für ein Clip? Das sind nur geile Serien gerade. Ja, habe ich eben schon gesehen. Hm? Hier, Banshee, das gucke ich gerade. Da habe ich jetzt die erste Folge vorhin angefangen, bevor du mir geschrieben hast, dass du erreichbar bist. Ja, auf jeden Fall. Hannover 96 verliert 0-3 gegen Eindhoven und da ist man, glaube ich, noch ganz gut mit bedient. Ich, ja, sowieso ein großer Kritiker von der Transferpolitik von 96, im Grunde genommen alles Perspektivspieler mit Sané, einen gestandenen Innenverteidiger, nur leider gibt es keinen zweiten Innenverteidiger. Also, dieses mit Douglas, auch wenn ich nichts über den sagen kann, hätte gelingen müssen, denn es ist ein Innenverteidiger, der hat es also mal gelernt und den brauchen wir, so einen brauchen wir. Schulle hat sich jetzt verletzt, wo ich mir denke, ja, mein Gott, aber das wird, glaube ich, nichts kommende Saison. Das Beste, was drin ist, denke ich mal, Platz 10, aber ich bin hier nicht irgendwie ein Pessimist oder so, ich bin ein Realist, mein guter Pizzo. Der Realo sozusagen unter ich uns. Ich bin ja. Der Realo hier unter uns. Und ich würde es mir natürlich wünschen, wenn sie Euroleague spielen oder in die Euroleague kommen. Aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube es echt nicht. Der VfL Wolfsburg. Er hat verloren. Weißt du, gegen wen? Erzähl's mir. Gegen den BTSV. Sind die doof, du. Beim Nordcup in Hamburg und dort hat auch der Hamburger SV himself gespielt und hat im Finale, glaube ich, sogar 2-0 gegen Kopenhagen gewonnen und somit das Turnier gewonnen. Zweiter ist Kopenhagen geworden, dritter der BTSV und vierter neuer. Die Wolfsburger. Man kann ja nicht alles haben, ne? Nee. Man kann nicht Geld haben und Erfolg, das geht ja nicht. Sehr schön, Potschi. Der, wie heißen die? Dortmund? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund heißen sie, ja. Er hat 4-1 gegen Budusaspor gesehen. Ich habe sogar ein bisschen gesehen, das Spiel, so 60 Minuten. War wirklich gut. Der Aubameyang hat wirklich klasse gespielt. Der, ja, schnell ist der, ne? Der schnell ist der, wie sonst was. Der ist mehr als nur irgendwie so ein Backup für irgendwen. Der ist wirklich gut. Also, meine Fresse. Und dann Mkhitaryan hat auch gut gespielt. Also das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das wirkt alles wesentlich homogener als bei den Bayern im Moment. Du meinst, dass die Leute da sind, die auch wissen, dass sie auf der Position spielen und die Bayern einfach überbesetzt sind. Ich glaube, das entwickelt sich aber wirklich im Laufe der Saison, weil die Bayern halt eigentlich ja 6 Wettbewerbe fast spielen. Mhm. Und dann brauchst du halt auch Spieler in der Masse, weil es kann nicht sein, dass ein Spieler, sagen wir mal, in der Saison, auch wenn es übertrieben klingt im ersten Moment, aber glaube ich gar nicht so übertrieben ist, dass ein Spieler 60, 70 Spiele im Jahr macht. Ja. Ne? Und man muss sich das ja nur mal hochrechnen. Sagen wir mal, 60, 70 Spieler, das halte ich für einen Bayern-Spieler nicht für unrealistisch. Das hochgerechnet auf 52 Wochen sind dann ungefähr, sagen wir mal, 1,4 Spiele pro Woche. Natürlich. Das schaffst du nicht. Das schaffst du noch nicht mal als Profisportler. Ja. Nächsten Samstag ist es, glaube ich, schon soweit, ne? Der Uli Hoeneß Cup. Der Uli Hoeneß Cup, ja. Bayern gegen Barcelona. Und aber ist nicht vorher noch der Telekom Cup? Nee, der ist danach. Bist du sicher? Nee. Ich meine, es wäre erst der Telekom Cup und dann der Uli Hoeneß Cup. Am 24. ist der Uli Hoeneß Cup. Mhm. Und jetzt sehe ich gerade, 30 Millionen bietet Manchester für Fabregas. Luc de Jong hat sich auch ein Interview gegeben, gerade. Ja? Was sagt er denn? Es gab Höhen und Tiefen. Mhm. Er hat 3 Siegtore geschossen. Ja. Siehste? Mr. Effizienz pur. Ja, eben. Da könnt ihr euch in München nochmal eine Scheibe von abschneiden. Wer? Der Platzwart. Also, die Dortmunder, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist wirklich stark. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass es keine adäquaten Ersätze, das ist kein adäquater Ersatz für Götze und keine richtige Verstärkung da mit dem Aubameyang. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das freut mich sehr. Der Piszczek wird natürlich lange, lange fehlen. Hinten rechts wird dann wohl Sokratis oder Großkreuz spielen. Wird man mal sehen, wie das dann weitergeht. Aber ein Glück, ey. Ich finde das wirklich klasse, dass Dortmund anscheinend doch nicht so den großen Qualitätsverlust hinnehmen muss. Denn, ja, ich würde sagen, liebe Dortmunder Freunde, geschlossen geht's wieder ab ins Finale, oder? Das Turnier in München-Gladbach ist übrigens am 20. und 21. Juni. Siehst du, das ist doch davor. Ne. Hab ich ja gesagt. Ja, natürlich hast du das. Ja, der FC Bayern München hat aber auch gespielt. Und zwar haben sie dem wie ging das Shirt nochmal? Hast du das gesehen? Das T-Shirt zu dem Spiel? Nee. Bayern gegen Rostock? Leichtmatrosen gegen Lederhosen hieß das. Ach, schön. Mhm. Haben dort 4-0 gewonnen. Nach dem 2-0 sollen die Bayern wohl relativ den Spielbetrieb eingestellt haben. Viele Spieler, Ribéry und Co., haben wohl darüber geklagt, dass das Training extrem hart ist. Ja, man erkennt natürlich jetzt langsam auch die Handschrift von Pep Guardiola in München und man merkt, dass er an manchen Stellen ein bisschen lockerer ist, als es ein Jupp Heynckes war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er von seinen starken Spielern echt eine ganze Menge erwartet und die natürlich dann jetzt auch merken, oh verdammt, da müssen wir ja richtig wieder ran und richtig dran arbeiten und auch das tut den Spielern sicher nicht schlecht. Also das hört man immer wieder, dass einige Spieler der O-Ton. Zum anderen hat auch Philipp Lahm im rechten Mittelfeld gespielt. Mhm, okay. Viele Spieler sagen, dass das Training wirklich extrem ist und das Spielsystem noch nicht komplett in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber da mache ich mir zum Saisonauftakt eigentlich gar keine Gedanken oder gar keine Sorgen drüber. Ich, mein Gott, jetzt mal ohne Scheiße, wenn wir da gegen euch unentschieden spielen, da geht die Welt nicht von unter. Wenn wir danach, so, dann jetzt aber auch mal ohne Scheiße. Es kann ja nicht sein. Bayern muss jedes Spiel fast gewinnen. Auch das ist klar. Nein, ich sage absolut, völlig richtig. Nein, das ist völlig richtig. Aber ich denke mir mal, wenn man wirklich unentschieden spielt am ersten Spieltag, dann kann man das wirklich schon noch ein bisschen darauf hinführen, dass so ein bisschen das System noch gefunden werden muss. Aber unter anderem kann auch Thiago vielleicht dabei helfen. Denn er kennt ja das System nun aus dem FF. Und Thiago kann auch überall spielen, das ist die Sache. Überall. Und ich bin wirklich gespannt. Mir macht es nur, mir sind diese Titel scheißegal. Uli Hoeneß Cup, my ass. Da Telekom Cup, den könnt ihr euch auch ins Arschloch reinschieben, aber ganz tief. Nur, ich möchte jetzt keine Backpfeife von Barcelona bekommen. Weißt du, das ist nicht schön. Und ob wir da jetzt da bei eurem Kaspar-Turnier da nicht gewinnen oder so, das ist nicht wichtig, aber es ist nicht schön, wenn man da knapp verliert und man merkt, dass die Mannschaft wirklich ein bisschen kaputt ist vom Training, dann ist das völlig okay. Aber wenn man jetzt irgendwie 3-4-0 beim ersten wirklichen Knaller dann am 24. gegen Barcelona verliert, das ist kein gutes Gefühl dann. Da gehst du mit keinem guten Gefühl ins Turnier und vor allen Dingen dann nicht in den Supercup in die Liga und vor allen Dingen nicht in den Supercup dann gegen Dortmund. Mhm. Also davor habe ich ein bisschen Angst, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen überrannt werden von Barcelona dann am Samstag. Aber in der Saison dann, wenn es richtig losgeht, da muss alles eigentlich sitzen. bin ich mir. Ja, man, du sagst gerade, die Bayern sind müde. Auch die Gladbacher waren ja auch sehr müde beim letzten Test, der stattgefunden hat. Und zwar beim renommierten Club aus Ingolstadt. Ja. Hat die Borussia 0-1 verloren. Auch da war die Headline auf der Gladbach-Seite meines Vertrauens torfabrik.de, dass müde Gladbacher 0-1 in Ingolstadt unterliegen. Was ein bisschen, was mich, als ich von dem Spiel, vor dem Spiel gelesen habe, dass sowohl Maserati Max als auch der Raphael im Sturm spielen, habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber man kann natürlich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht viel sagen. Wo war ein Lüg? Ja, ich denke mal auf der Bank. Das ist ja also Potzblitz. Aber der hat ja auch noch Trainingsrückstand, der war ja auch bei der U21-WM und alles. Ne? Na, dann ist er entschuldigt. Ja, eben, das denke ich aber auch mal. Luke de Jong auf der Bank, also das ist ja wirklich... Lucky? Frevel. Aachen hat 1-6 gegen Schalke 04. Ich werde heiser, merkst du das? Ein bisschen, ja. Aachen hat 1-6 gegen Schalke 04 verloren und ich denke mal, das war ein Spiel Business as usual. Ich, ja sowieso, mark my words, ein großer Supporter von der Transferpolitik von den Schalkern und kann mir gut vorstellen, dass sie Dritter werden. Okay, das ist meine Aussage. Ist eine Aussage, ne? Dass also die Leverkusener dann überholen. Bremen hat 1-0 gegen Osnabrück gewonnen. Nee, verloren. Entschuldigen. Verloren. Entschuldigen Sie. Und das mit Recht. So, jetzt aber zu einem Spiel. Der Traditionsclub Nummer 1 bei uns aus Europa. 1899 Hoffenheim hat wieder erwartend 0-1 gegen Freiberg verloren. Was war da los, Pocho? Ohne das Spiel zu sehen, kannst du eine Analyse geben. Ja, man muss dazu ja auch sagen, Freiberg, ne? Nicht Freiburg, sondern Freiberg. Weißt du, in welcher Liga die spielen? Ja. Nämlich? Sag ich nicht. Okay. Muss auch nicht. Sei doch nicht so, Pacho. Nee, bin ich auch nicht. Ich ziehe jetzt einfach mal gerade raus. Freiberg ist natürlich eine Qualität. Nein, Quatsch. Es ist seltsam. Es ist seltsam. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Liga die spielen. Ich weiß nicht, was da passiert sein soll. Ich meine, es ist auch kein Beträufeln mit Stärke, wenn Gladbach 1-0 in Ingolstadt verliert. Das möchte ich auch nicht von der Hand weisen. Ja. Aber Freiberg? Also, erschöpft und kaputt vom harten Training hin oder her. So eine Geschichte wie gegen Ingolstadt und wie gegen Freiberg und Osnabrück bei Bremen. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Auch wenn du da dein schlimmstes Training aller Zeiten hinter dir hast, das musst du denn dann noch gewinnen. Ja, besonders als Profi-Club halt. Ne? Das ist ja nun mal halt den ihr Job. Absolut, ja, absolut. Hertha BSC hat 1-0 gegen Wisla Krakau gewonnen. Die machen tolle Würstchen. Ja, wirklich tolle Würstchen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Megakracher. Die Fortuna aus Düsseldorf hat 3-2 gegen den Vorstadtclub AS Monaco gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Selbst Spieler wie Falcao und so konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. Ja. Die Düsseldorfer führten zwischenzeitlich 3-0, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und das zeigt natürlich im Gegensatz zu dem, wo du eben sagtest, wenn man als Bayern gegen Barcelona verliert, macht das ein bisschen den Saisonauftakt madig und macht es ein bisschen schlechter, die Motivation. Ein Sieg von Düsseldorf gegen Monaco, kann ich mir vorstellen, macht die ganze Sache ein bisschen einfacher in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Völlig richtig, Pacho. Ich wäre dann auch durch mit meinen Märchen. Das ist ja auch jetzt, wie gesagt, wir hauen das ja nun so raus. Wir könnten ja vielleicht nochmal sagen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns auf Facebook folgt. Dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Einfach da mal ein bisschen, bei Twitter ist es @4ecken211, bei Facebook ist es, glaube ich, facebook.com/4ecken211. Aber ihr wisst ja, bei Facebook kenne ich mich nicht so aus. Wir würden uns sogar freuen, wenn ihr auf YouTube vielleicht was unter das Video schreibt, weil wir haben das jetzt in den letzten paar Malen ein bisschen versucht, da ein bisschen Interaktion zu machen. Seid da ein bisschen zurückhaltend mit uns, wenn wir da nicht direkt drauf antworten. Manchmal gucken wir auch nicht direkt rein. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir sind auch irgendwo bei Google Plus. Wo, wissen wir selber nicht. Und wenn er uns da findet, kriegt er auch keinen Preis. Und ansonsten, gibt es noch was zu plagen? Sagst du es mir? Ich glaube nicht, ne? Wenn ihr in Erinnerung schwelgen wollt, dann könnt ihr euch per DVD oder per USB-Stick alle Cult of Personality-Folgen und Non-PG-Folgen Da ist ja noch mehr drauf. Da ist ja noch mehr drauf. Da das ist muss man ja sagen. Da ist ja vollgequatscht drauf. Alles, da ist, alles sind vier Ecken, zwei Elfer-Folgen drauf. Sowohl direkt über die Homepage nonpg.de kann man da, glaube ich, drauf zugreifen, wenn ich das richtig gesehen habe. Als auch, und das finde ich wirklich sehr innovativ, als auch bei eBay diese Sache kaufen. Ja. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe vielleicht keine Kreditkarte gerade am Start oder so, dann ist eBay da auf jeden Fall eine Alternative. Wie gesagt, alle Non-PG-Folgen, Cult of Personality, Vier Ecken, zwei Elfer, Gesprächsbedarf, vollgequatscht. Schlag dazu, weil das ist echt, da macht Ricky wirklich keinen großen Gewinn dran, er steckt da Arbeit rein und sowohl er als auch wir würden uns sicher darüber freuen, wenn davon welche weggehen würden. Und denkt dran, heute um 18 Uhr wird Mario Gomez beim AS Florenz, AC Florenz? AS Florenz, ja. AC Florenz vorgestellt. Und da soll es ja auch einen riesen Hype um den Typen geben. Und was ich noch erwähnen wollte, wo ich es gerade sehe, bevor es nachher heißt, wir sind da anders drauf, die Deutschen haben 3-0, die deutschen Damen, 3-0 gegen Island gewonnen. Na, wenn das nix ist. Ne? Ja. Pocho, ich glaube, wir wären dann auch durch. Wir wären dann durch für heute, ja. War schön, oder? Es war wirklich sehr, sehr schön. Es ich finde auch gut, dass wir jetzt hier im Studio die große Klimaanlage haben. Das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer. Absolut. Es war eine heitere Runde mit dir hier. Es war wie immer schön mit dir. Und ich würde sagen, komm gut durch den Tag. Ja, Dito. Hier auf NDR1 Niedersachsen. Mit dem. Jetzt kommt noch der Smash-Hit von Semino Rossi. kennst du das Lied nochmal? Wie hieß das noch? Ich weiß es nicht mehr. Rote Rosen oder sowas? Ja, das kann sein. Ich gehe das Lied googeln und du sagst Tschüss. Ich sag Tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.